Leidenschaft wächst natürlich. Die ist von Anfang an nicht so da, so ich bin, das will ich alles. Sondern es ergibt sich von Jahr für Jahr. Das, was Sie hier im Museum sehen, ist ein Lebenswerk. Das ist ein Werk von 50 Jahren. Ne? Der Mann wurde 85, weniger 25, also da kommen Sie ziemlich zu dem Zeitpunkt hin, wie er angefangen hat, sich für Kunst zu begeistern. Dass er sich so begeistert hat, er ist so hingebungsvoll, diesem einen Lebenszweck zu verfolgen, das steht, ist natürlich eine Charaktersache, nicht? Ob man wirklich etwas total will oder ob man es halt so nebenbei macht und so als sogenanntes Hobby. Also von Hobby kann man bei Leopold nicht sprechen. Sondern das war ein durch und durch Durchdrungener, dass er natürlich auch zugleich mit diesem Werdegang Schiles so zusammenhängt. Mit dem Bekanntmachen Schiles wuchs die Leidenschaft. Nicht? Mit dem, den anderen Menschen verständlich zu machen, den anderen Menschen zu erklären, warum ist der Göbeakt so morgen, warum ist das eine Elendsfigur, weil das eine Provokation war.